Das Massaker von Paris von Christopher Marlowe. Paris, 18. August 1572. Navarra heiratet die Schwester Frankreichs. Die protestantische Partei hofft auf Frieden. Fürst von Navarra, ehrenwerter Bruder, Fürst Condé und mein guter Admiral. Mein Wunsch, Einheit und religiöser Bund in diesen Händen, die vereint die Hochzeit, sollen sich nicht lösen, bis der Tod löst uns. Und die natürlichen Funken fürstlicher Liebe in unseren Herzen zünden diese Regung, sollen geschürt sein noch in Kindeskindern. Die viele Gunst, die euer Gnaden zeigte, von Zeit zu Zeit, aber besonders jetzt, verpflichtet mich für immer euer Hoheit, was Königin Mutter oder ihr befehlt. Danke, mein Sohn. Ihr seht, wir lieben euch sehr, bindend in Heirat euch mit unserer Tochter, da unser Gegensatz der Religion, ihr wisst es, ein Mittel wär, eure Liebe zu durchkreuzen. Gut, Madame, lasst das ruhen. Und nun, ihr Herren, führt aus den Hochzeitsbrauch. Wir halten es für gut, jetzt zu vollenden, den Rest mit einem Gang zur heiligen Messe. Schwester, ich denke, ihr leistet uns Gesellschaft. Ja, guter Herr. Der Rest, der nicht gehen will, ihr Herren, mag bleiben. Kommt, Mutter. Gehen wir den feierlichen Bund zu ehren, den ich in Blut und Schrecken will verkehren. Jetzt mag Gies toben, wenig schadet's uns. König und Königin Mutter auf unserer Seite stoppen die Bosheit seines neidischen Herzens. Hörtet ihr, jüngst erst, wie er dekretierte, im Fall, der König gab Konsens dazu, dass alle Protestanten in Paris sollten ermordet werden die Nacht drauf. Mein Herr, ich staun, dass der strebsame Guise es wagt und ohne den Konsens des Königs zu rühren an derart gefährliche Dinge. Madame, ihr müsst nicht staunen über Guise. Der Papst heißt gut bei ihm, was es auch sei. Mord oder Unheil oder Tyrannei. Doch er, der sitzt und herrscht über den Wolken, wird hören und sehen das Beten der Gerechten und wird das Blut der Unschuldigen rächen, die Guise erschlug, verratend seine Seele und brachte sie mit Mord zu zeitigem Ende. Aber, mein Herr, habt ihr bemerkt, Guises Brüder, den Kardinal und auch den Duc du Maine, wie sie tobten über diese eure Heirat, dieweil das Haus Bourbon hereinkommt jetzt und sich vereinigt mit der Krone Frankreichs. Das ist der Grund, dass Guise blickt finster auf uns und schlägt sein Hirn zu fangen uns im Netz, das er gelegt hat in tödlicher Arbeit. Kommt, Herr, lasst uns zur Kirche gehen und beten, dass Gott verteidigt stets das Recht von Frankreich und lässt sein Evangelium blühen im Land. Die Pläne des Duc von Guise. Wenn jemals Hymen finster blickt zur Hochzeit und deckt seine Altäre schwarz statt weiß. Wenn jemals Sonne blutrot fleckt den Himmel und lässt ihn sehen mit Schrecken auf die Welt. Wenn jemals Tag umkehrt in böse Nacht und Nacht scheint wieder von der Farb der Hölle. Dieser Tag, diese Stunde, diese Schicksalsnacht zeigt ganz die Raserei von alledem. Apotheker! Mein Herr? Jetzt will ich ganz erproben und vergelten die Liebe, die du trägst zum Hause Guise. Die parfümierten Handschuhe, die ich schickte, sind sie vergiftet? Hast du es getan? Sprich! Wird nur zu riechen dran ausbrüten tot? Seht, wo sie sind, mein guter Herr. und jeder, der nur riecht, an ihnen stirbt. Du bleibst entschlossen. Ja, mein Herr, wozu ihr auch befehlt, bis in den Tod. Danke, mein guter Freund. Ich lohn die Liebe. Geh, schenk sie der Königin Mutter von Navarra. Sie ist in unserem Aug der große Schandfleck, aus dem aufsteigt die Ketzerei in Frankreich. Geh los, mein Freund. Gib sie ihr geradewegs. Soldat! Mein Herr! Komm her und spiele deinen tragischen Part. Stelle dich in ein Fenster nach der Straße. Und wenn du siehst, der Admiral reitet vorbei, schieß die Muskete ab und bring ihn um. Und dann belohne ich dich mit vielen Kronen. Jawohl, mein Herr. Jetzt gieß aus tiefer Tiefe die Gedanken. Beginnen anzufachen draußen Flammen, die nichts kann wieder löschen außer Blut. Oft hab ich gerätselt und zuletzt gelernt, dass die Gefahr der Hauptweg ist zum Glück und der Entschluss das schönste Ziel der Ehre. Was ist für Ruhm im allgemeinen Guten, das niedrig hängt, erreichbar jedem Bauern? Ich will, was über meine Spanne fliegt. Setz mir als Maß die hohen Pyramiden und obendrauf das Diadem von Frankreich. Ich reiße mit den Krallen es zu nichts oder flieg mit den Schwingen an die Spitze. Ob auch mein Absturz wäre die tiefste Hölle. Dafür wach ich, dieweil man denkt, ich schlaf. Dafür dien ich, der sonst verabscheut Dienst. Dafür der Kopf, das Herz, die Hand, das Schwert planen und wünschen und führen aus vollständig Dinge, bedeutend. Und von vielen vermutet, gewusst von keinem. Dafür machte der Himmel mich aus Erde. Dafür trägt Erde meines Leibs Gewicht. Und dies Gewicht wiegt auf die eine Krone. Oder mit Aufruhr überziehe ich die ganze Welt. Dafür die reichen Katholiken Spaniens senden vom Gold des fernwestlichen Indiens, das ich mir präg, französische Equis. Dafür hab ich als ein Geschenk vom Papst eine Rente. Und einen Dispens dazu, ein Privileg. Zu haben Nutzen davon, rahmt meine Politik die Religion. Religion, boah, diabole, ich bin beschämt. Jedoch, weil es so scheint, als hielte ich ein solches Wort im Mund von simplem Klang für großer Sache Grund. Der sanfte König, dem Vergnügungen den Leib aufweichen und das Reich verschwenden, wenn ich nicht reparier, was er zerstört, den, wie ein Kind, leit ich mit Worten täglich, so dass er zum Beweis nur hat den Titel, ich tu die Taten, und er trägt die Schuld. Die Mutterkönigin tut Wunder für mich, begräbt in meiner Lieb die Hoffnung Frankreichs, plündert das Innere der Schatzkammer auch, um mir zu geben, was ich will und brauch. Paris hat volle 500 Kollegien, wie Klöster, Priorien, Abteien und Kirchen, und darin 30.000 fähige Männer, dazu katholische Studenten 1.000, dazu, so viel ich weiß, ein Kloster mit 500 fetten Franziskanern, Mönchen und Priestern. All das und mehr, wenn mehr ist eingeschlossen, bringt unsere Wünsche vorwärts an ihr Ziel. Dann, Gies, da du die Karten alle hältst in Händen, zu passen oder kommen, Sicherlich, ob richtig oder falsch, du spielst den König. Wie Cäsar seinen Leuten, so sag ich. Ich will verabscheuen lernen, die mich hassen. Gebt mir ein Antlitz, das runzel ich die Brauen. Der fahle Tod spaziert durch seine Furchen. Eine Hand, die greift mit einem Griff die Welt. Ein Ohr, das hört, was die Verleumder sagen. Einen königlichen Sitz, ein Zepter, eine Krone, dass die, die das erblicken, gleich sind Männern, die stehen und starren in das Licht der Sonne. Die Mine ist gelegt. Was kommt, das passt. Wo die Entschlossenheit marschiert, zum Sieg. Paris, 22. August. Durch Attentate verschärft die katholische Partei die Spannungen. Madame, ich bitte euch, akzeptiert die simple Gabe. Danke, mein guter Freund. Hier, nimm den Lohn. Ich danke ergeben, Euer Majestät. Mir scheint, die Handschuhe sind stark parfümiert. Der Duft von ihnen macht mir Kopfschmerz. Kennt Euer Gnaden den, der sie euch gab? Kaum. Doch erinnert euch an solchen Mann. Dann wart ihr schlecht beraten, sie zu nehmen, in Anbetracht der unruhigen Zeit. Hilf so, Navarra! Ich bin vergiftet! Gott heilt von Euer Hoheit solch ein Unglück! Der Verdacht von neulich auf den Duc von Guise sollt Euer Hoheit anhalten zu Vorsicht im Umgang mit gefährlichen Geschenken. Es ist zu spät, mein Herr, wenn das wahr wär, zu tadeln Ihre Hoheit. Doch ich hoffe, dass ein natürliches Unwohlsein Sie krank macht. Nein, liebe Marguerite, das tödliche Gift tobt mir im Kopf. Die Hirnschale zerreißt mir. Mein Herz wird schwach. Ich sterb. Meine Mutter vergiftet hier vor meinen Augen. O gütiger Gott, o was sind das für Zeiten? O großer Gott, end meinen Tag mit ihrem, dass ich mit ihr sterbe und lebe wieder. Lasst nicht dies harte Unglück, teurer Herr, bei dessen Anblick mir die Seele blutet, euer gütiges Herz anstecken mit frischem Hass, der nur verschlimmert unser jähes Leid. Kommt mit, ihr Herren, und tragen wir sie weg und ehren sie mit der verdienten Feier. Ah! Was? Seid ihr verwundet, mein Herr Admiral? Ja, guter Herr. Getroffen am Arm. Wir sind betrogen. Kommt, ihr Herren, gehen wir. Und sagen, was geschah dem König. Das sind die schändlichen Giseaner, die uns töten wollen. Ein Verhängnis war die Heirat für uns alle. Paris, Nacht vom 22. zum 23. August. Die katholische Partei berät den entscheidenden Schlag gegen die Protestanten. Mein edler Sohn und fürstlicher Duc Guise, jetzt haben wir das umirrende Wild im Kreis von einer todbringenden Schlinge und könnten wie jüngst dekretiert verfahren. Madame, man wird es ansehen in der Welt als Aktion blutig und tyrannisch. Zuerst, weil in Sicherheit von unserem Wort sie rechtmäßig verlangen ihren Schutz. Und dann, mein Herz wird weich, dass Edelleute, einzig verdorben in der Religion, Damen von Ehre, Ritter schmecken sollen um ihr Gewissen ein so grausiges Ende. Zwar sollen den Sanften dauern Schmerzen anderer. Doch wird der Klügere merken, eigene Sorgen und lieber geißeln wollen seine Feinde als selbstverächtliches Objekt der Peitsche. Mir scheint, mein Herr, Anjou hat gut beraten, Euer Hoheit, diese Sache zu durchdenken und erst zu wählen eures Landes wohl, als Mitleid mit den hochgekommenen Ketzern. Ich hoffe, die Gründe dienen meinem Sohn zu sorgen für die Wachsamkeit vor Feinden. Nun, Madame, ich überlasse es Eurer Majestät und meinem Vetter hier, dem Duc von Guise. Was ihr beschließt, ich will's bestätigen. Danke, mein hoher Sohn. Dann sagt mir Guise, welchen Ablauf legt er fest für das Massaker? Diesen, Madame. Sie, die Akteure sind in dem Massaker, sollen tragen weiße Kreuze auf dem Helm und binden weißes Leinen um den Arm. Wer das nicht hat und ist verdächtig als Ketzer, soll sterben, König oder Kaiser. Dann, vom Turm gefeuert, Donner von Kanonen. Und alle gehen hinaus und sperren die Straßen. Und dann, Parole ist gegeben, läutet eine Glocke. Das hörend, sollen sie anfangen zu töten und nicht aufhören, bis die Glocke aufhört, dann Atem holen. Was ist? Kamerad, was gibt's? Wenn es gefällt, Euer Gnaden. Der Herr Admiral auf der Straße wurde verräterisch angeschossen und bittet untertänig Euer Majestät, ihn zu besuchen, krank in seinem Bett. Sage ihm, Bote, ich besuche ihn gleich. Was machen wir jetzt mit dem Admiral? Am besten, Euer Majestät, besucht ihn und tut zum Schein so, als wäre alles gut. Gut. Ich gehe und besuche den Admiral. Und ich gehe und befehle seinen Tod. Wie geht es meinem guten Admiral? Ist er verletzt? Von Schurken auf der Straße? Ich schwöre, so wahr ich König bin von Frankreich, zu finden und zu zahlen den Mann mit Tod, langsamem Tod und Folter nie gebraucht, der wagte für die Hoffnung auf Gewinn, ihn zu verletzen, den sein Herrscher liebt. Ach, guter Herr, das sind die Giseaner. Die Morden wollen unser schuldlos Leben. Versichert euch, mein guter Admiral, wie tief mich dauert dieses tückische Unrecht. Und dass ich sicher bin selber nicht mehr, als ich besorge, dass auch ihr geschützt seid. Cousin, nehmt 20 unserer stärksten Wachen und unter eurer Leitung lasst sie sperren alle Gewalt von unserem edlen Freund, auszahlend alle Angriffe mit Tod auf die verfluchten Störer unseres Friedens. Nun seid geduldig, mein Herr Admiral, und jede Stunde werde ich euch besuchen. Ich danke ergeben, Eurer Majestät. Paris, Nacht vom 23. zum 24. August 1572. Das Massaker. Anjou, Dumaine, Gonzago, Rhett, schwört beim Silberkreuz auf euren Helmen, Tod allen, die verdächtig sind als Ketzer. Ich schwör bei dem Kreuz, ich bin mitleidlos. Ich werde töten, was ich treff. Und ich. Und ich. Vorwärts dann. Brecht ins Haus des Admirals. Cossin, Hauptmann der Leibwache des Admirals, verrät ihn, eingekauft von meinem Bruder. Jetzt, Guise, sollen wieder steigen Katholiken. Ist erst der Kopf ab, fallen auch die Glieder. Jetzt sind sie oben. Wo ist der Admiral? Ah! Oh, lass mich beten, ehe ich sterbe. Dann weht zu unserer Jungfrau, küsst das Kreuz! Jetzt haben sie ihn. Oh Gott, vergib mir meine Sünden. Gonzago! He! Ist er tot? Ja, mein Herr! Dann werft ihn runter. Na, Vetter, sieh ihn dir gut an. Kann sein, es ist ein anderer und er entkam. Vetter, das ist er. Ich kenne ihn am Aussehen. Sieh, hier schoss mein Soldat ihn durch den Arm. Er hat ihn knapp verfehlt. Wir trafen ihn. Ja, Elender! Chatillon, verkommener Mensch, Hauptbannerträger für die Lutheraner, so in Verachtung deiner Religion tanzt der de Guise auf deinem toten Balg! Weg mit ihm! Schneidet Kopf und Hände ab und sendet sie als ein Geschenk den Papst. Und es beendet die gerechte Rache. Wollen wir auf Montfaucon die Leiche schleifen und er, der lebend so das Kreuz gehasst hat, soll tot jetzt hängen dran in Ketten. Montsorel, geh. Schieß die Kanonen ab, dass die, die absperren die Straßen schon, auf die Parole hören. Dann läut die Glocke und wir gehen vorwärts in das Massaker. Ich geh, mein Herr. Und nun, ihr Herren, geschlossen an die Arbeit. Anjou folgt dir. Und so die Mähen. Kommt denn. Lasst uns gehen. Der Ketzereien? Ich bin ein Prediger von Gottes Wort. Verräter Gottes und der eigenen Seele, du. Teurer, geliebter Bruder, steht geschrieben. Warte, mein Herr, lass mich den Psalm anfangen. Komm, schlepp ihn fort und wirf ihn in ein Loch. Wer ist das, der da klopft? Montsorel, von dem Duc von Guise. Mann, komm herunter, es will dich wer sprechen. Vom Duc von Guise. Mich sprechen. Und von solchem Mann wie dem? Ja, ja, deshalb, Serun, und du sollst's haben. Oh, lasst mich beten, ich nehme den Tod. Mach los, denn schnell. Christus, mein Retter. Christus, du Schuft. Wie kannst du wagen, anzurufen, Christus, ohne Vermittlung eines Heiligen? Sankt Jakob ist mein Heiliger, bet zu ihm. Oh, lasst mich beten, Herr, zu meinem Gott. Dann nimm das mit. Ah! Was für ein schrecklich Schreien kommt von der Seen. Und scheucht den armen Ramus weg vom Buch. Flieh! Ramus, flieh, wenn du dich retten willst. Sage mir, Talon, wovor sollte ich fliehen? Die Gisianer, dicht vor der Tür, und wollen uns ermorden. Hörst du? Sie kommen. Ich spring aus dem Fenster. Bleib, lieber Talon. Wer geht da? Talon, Ramus' Bettfreund. Was bist du? Ich bin, was Ramus ist. Ein Christ. Ach, lass ihn gehen. Er ist ein Katholik. Ach. Welch schöne Kette hat der Herr Professor. Komm, komm, Ramus, mehr Gold. Oder nimm den Stoß. Ach, ich bin Gelehrter. Wie käme ich zu Gold? Was ich habe, ist vom König ein Stipendium. Das ist schon ausgegeben, wenn es kommt. Wen habt ihr da? Es ist Ramus, des Königs Professor der Logik. Er stecht ihn. Oh, mein guter Herr. Wodurch macht Ramus sich so strafbar? Nun, Herr, ihr habt von allem den Geschmack. Doch niemals lotet ihr irgendetwas aus zur Tiefe. Warst es nicht du, der höhnt das Organon und sagt, es wäre ein Haufen Eitelkeit? Er, der ein platter Schubfachdenker ist und ist versiert in nichts als in Zitaten. der ist in eurem Urteil ein Gelehrter. Und er wirklich muss predigen in Deutschland entgegen den Axiomen von Doktoren und Ipsit Dixit mit Spitzfindigkeit Argumentum Testimoni est in Artificiale. Zu widerrufen das, sag ich, wird Ramos sterben. Was sagt ihr drauf? Euer Negerargumentum hilft nicht, Lump. Tötet ihn. Oh, guter Herr, erlaubt mir nur ein Wort. Gut, rede los. Nicht für mein Leben wünsche ich diese Pause, sondern zu reinigen jetzt. Zuletzt mich selbst, dass ich erkenne, was ich habe geschrieben. Und was höre ich, ein Schekius übel nimmt, weil meine Gründe drei einschließen seine. Ich weiß, das Organon ist sehr verderbt. Und ich habe es gekürzt in bessere Form. Und das zu Aristoteles wollte ich sagen, dass der, der ihn geringschätzt, nie kann gut sein in Logik oder in Philosophie. Und das ist, weil die sturen Sorbonisten beimessen so viel ihrem eigenen Tun, als wie dem Dienst des einen ewigen Gottes. Was lässt er diesen Bauern deklamieren? Er stecht ihn, sage ich, und schickt ihn seinen Freunden in die Hölle. Nie sah man eines Köhlers Sohn so stolz. Mein Herr Anjou, an 100 Protestanten, die wir getrieben hatten in die Seine, schwimmen darin und retten so ihr Leben. Was sollen wir tun? Ich fürchte, sie entkommen. Geht und platziert ein paar Mann auf der Brücke mit Pfeil und Bogen, um sie abzuschießen und zu versenken auf den Grund der Zuflucht. Ein guter Rat, Dumaine. Geht, lasst es ausführen. Und in der Zwischenzeit, mein Herr, könnten wir planen, wie wir uns holen, die Schulmeister Navarras. Dazu lasst mich allein. Bleibt ihr hier, Vetter. Und wenn ihr mich seht drin, dann folgt dicht auf. Sieh da, ihr Herren. Wie geht's? Mein Herr, man sagt, es gibt ein Massaker an den Protestanten. So ist es, ja. Jedoch, was soll da helfen? Ich tat, was ich konnte, zu stoppen diesen Streit. Jedoch, mein Herr, ist der Bericht in Umlauf. Ihr werdet von denen, die das Massaker machten. Wer, ich? Man täuschte euch. Ich stand grad auf. Nehmt die Schulmeister mit. Gieß, du Verräter, weg die blutigen Hände. Gehen wir und sagen das dem König. Gehen wir. Nun, Lehrmeister des Hugenottenkönigs, ich peitsche euch tot mit meiner Degenspitze. Und nun, Herren, für die Nacht lasst ruhen die Wut. Doch wollen wir nicht, das Massaker soll enden. Gonzago, ihr begebt euch nach Orléans. Rhett nach Dieppe. Montsorel nach Rouen. Und schont nicht einen, der verdächtig ist. Haltet an jetzt die Glocke! Zu des Teufels Morgen läutend! Jetzt lege ab ein jedermann den Helm und stehle sich so heimlich in sein Bett. Paris. Gesandte des polnischen Adels offerieren dem Bruder Frankreichs die Krone von Polen. Ihr Herren von Polen, wie ich muss bekennen, der Antrag eurer hohen Wählerschaft geht weit über das Reich meiner Verdienste. Denn Polen hat, so bin ich informiert, ein kriegerisches Volk, wehrt einen König, der Rat genug hat in sich Zweifel zu lichten und abzuschlagen alle tückischen Feinde. Wehrt einen König lang belehrt von Praxis, sich zu erfreuen der Leitung großer Kriege, der größten Kriege unserer Christenheit. Ich mein den Krieg gegen die Moskowiter und auf der anderen Seite gegen die Türken, reiche Herrscher beide und mächtige Kaiser. Jedoch, mein Bruder Charles, König von Frankreich, und seiner Hoheit Rat haben bedacht, dass, wenn ich übernehme die Krone Polens, es schaden mag ihrem Vertrauen auf meine Anwartschaft zur Krone Frankreichs. Nimmt der Allmächtige fort meinen Bruder, im Erbfall ist sein Königssitz der meine. Mit Polen deshalb muss ich das vereinbaren, denn wenn beim Tod von Charles das Diadem von Frankreich auf mich fällt, dann, ihr erlaubt, möcht ich zu meiner eingeborenen Heimat. Wenn eure Vollmacht reicht, das zu versichern, nehme ich dankbar diesen Auftrag an von euch und von den Euren und bewahre Reichtum und Sicherheit von eurem Reich. All das und mehr befehle euer Hoheit für Polens königliches Diadem. Dann kommt, ihr Herren, wir gehen. Der Sieg der katholischen Partei. So. Mann. Was sollen wir machen mit dem Admiral seiner Leiche? Na, wir verbrennen ihn als einen Ketzer. Oh, nein, sein Leib würde anstecken das Feuer und das Feuer die Luft und so würden wir vergiftet mit ihm. Was machen wir dann? Wir schmeißen ihn in den Fluss. Oh, er würde verderben das Wasser und das Wasser den Fisch und dann der Fisch uns, wenn wir essen davon. Dann schmeiß ihn weg. Nein, nein. Die Zweifel fort und angefasst, wir hängen ihn an diesen Ast. Gemacht. Schwupp. Hau ruck. Hau ruck! Nun, Madame, gefällt euch unser fröhlicher Admiral? Glaube mir, Gies, er steht dem Ast so gut, wie ich ihm lange schon gewünscht habe. Das. Doch kommt hier weg. Die Luft ist nicht sehr frisch. Nein, wirklich nicht, Madame. Herrn, nehmt ihn ab und werft ihn in ein Loch. Und nun, Madame, wie ich erfuhr, gibt's 100 Hugenotten oder mehr, die halten in den Wäldern Synagoge und treffen sich tagtäglich um die Zeit. Dort will ich hin und pflanze sie aufs Schwert. Tut's, lieber Gies, verlieren wir keine Zeit. Denn wenn diese Versprengten sich besinnen und sich verteilen durchs Gebiet von Frankreich, wird's schwer sein für uns, alle umzubringen. Geht, lieber Gies, verliert nicht Zeit. Madame, ich gehe wie Wirbel wüten vor dem Sturm. Mein Herr Lorraine, habt ihr bemerkt vorhin, wie Charles, unser Sohn, beginnt zu klagen über die Arbeit letzter Nacht, die Gies tat in Paris unter den Hugenotten? Madame, ich hab gehört, ihn heilig schwören mit dem rebellischen König von Navarra, Rache für ihren Tod über uns alle. Doch, mein Herr, lass mich allein dazu. Katharine muss haben ihren Willen in Frankreich. So wahr ich leb, so sicher wird er sterben. Anjou! Wir tragen dann das Diadem und sollt er kreuzen seiner Mutter willen, werd ich enterben ihn und all den Rest. Ich will regieren. Sie sollen die Krone kriegen. Begehren Sie auf, so werd ich sie mir biegen. Paris, 30. Mai 1574. König Charles IX., unzuverlässig für die katholische Partei, wird beseitigt von seiner Mutter. Navarra flieht vom Hof. Lasst mich stehen und ausruhen eine Weile. Bohrende Qualen greifen an mein Herz. Plötzlicher Schmerz. Ein Vorbote des Todes. Du sagst das nicht. Du tötest deine Mutter. Ich muss es sagen. Schmerz zwingt mich zu klagen. Beruhigt euch, mein Herr, und zweifelt nicht. Gott stellt euch sicher wieder her gesund. Oh nein, liebender Bruder von Navarra. Ich hab verdient eine Geißel, ich gestehe es. Doch ist ihre Geduld von anderer Art, als etwas anzutun der Wohlfahrt ihres Königs. Geb Gott, nächste Verwandte sind nicht schlimmer. Haltet mich. Das Aug versagt mir Dienst. Die Kräfte schwinden und die Sinne stürzen. Mein Herz steht still, ich fall und sterb. Was? Bist du tot? Mein Sohn? Sprich mit der Mutter. Oh nein. Die Seele floh aus seiner Brust und er hört nicht noch sieht uns. Was wir tun. Ihr Herren, was bleibt uns übrig jetzt zu tun, als dass wir sofort schicken Botschafter nach Polen, um Anjou zurückzurufen, dass er trägt seines Bruders Kron und Würde. Geh, Epanon, lass es sofort getan sein und bitt ihn her ohne Verzug zu uns. Madame, ich gehe. Und nun, ihr Herren, nach diesem Begräbnis wollen wir, so schnell wir können, vorbereiten die Krönung Henris, der von Polen kommt. Gehen wir und tragen seine Leiche fort. Und nun, Plessis, während hier die Kämpfe dauern, soll die Gelegenheit mir günstig dienen, mich wegzustehlen aus Frankreich, schnell nach Haus. Denn Sicherheit für mich ist nicht in dem Reich. Doch Gott, der immerwährend schützt das Recht, wird seine Gnade zeigen und bewahrt uns weiter. Die Tugenden der wahren Religion können nur noch marschieren mit vielen Fürsten und als Beschluss in Pampelonia krönen. Spanien zum Trotz und aller Macht des Papstes, dies hält besetzt vor Euer Hoheit widerrechtlich, Euer Majestät als rechtmäßigen Herrscher. Wahrheit, Plessis, und Gott helf mir in allem, wie ich will arbeiten für seine Wahrheit und seines heiligen Wortes wahren Zweck. Komm, Plessis, gehen wir fort hier, solang Zeit ist. Die Krönung Henri des Dritten. Vive la Roi! Willkommen hier, Henri, zurück aus Polen in Frankreich, deines Vaters Königssitz. Hier hast du ein Land, leer von Ängsten, ein kriegerisches Volk, dein Recht zu schützen, einen wachsamen Senat, Gesetze zu verfügen. Eine liebende Mutter, deinen Rang zu wahren und alles, was ein König wünschen kann. All das und mehr hat Henri mit der Krone. Und lang genieße Henri alles das. Vive! Vive! Danke euch allen. Gebt der Kronen Lenker, dass unsere Taten eure Lieb verdienen. Das werden sie, kommt Glück zu meinem Wollen und fügt euer Verständnis meinem Tun. Applaus. Was sagen meine Freunde? Denken Sie, Henris Herz herbergt nicht beides, Lieb und Majestät? Legt diese Furcht ab, Sie sind schon verbunden. Niemand, nicht Ort noch Zeit noch Umstand, biegt meine Liebe ab aus ihrer Richtung. Wo ihr jetzt seid, dort sollt ihr immer sein, nicht lösbar aus der Gunst von eurem König. Wir wissen, dass ein edler Sinn nicht wechselt, wenn er die Krone trägt. Denn euer Gnaden hat Polens Diadem getragen, ehe ihr wurdet eingesetzt in Frankreichs Krone. Ich sag dir, Mougeron, wir zwei sind Freunde, Gefährten auch, was auch für Stürme aufstehen. Dann mag es euer Majestät gefallen, dass ich den strafe, der dies heilige Fest stört. Wie meint ihr das? Ah! Oh Gott, mein Ohr! Ein Taschendieb, mein Herr. Er schnitt mir die goldenen Knöpfe von meinem Rock. Ich dafür schnitt ihm ein Ohr ab. Komm, Dieb, gib mir meine Knöpfe. Und hier ist dein Ohr. Wache, schaff ihn hier weg. Nein, Wache, Hände weg. Wir sind sein Bürge für das Vergehen. Geh, Kerl, arbeit nicht mehr, bis dieser unser Krönungstag vorbei ist. Ich danke unverkennlich eurer Hoheit. Nun, da vollzogen sind die heiligen Bräuche. Was bleibt uns, als zu feiern eine Weile und einige Tage zu verbringen beim Turnier und anderen Spielen, die dem Hofe anstehen? Gehen wir, ihr Herren, die Tafel wartet auf uns. Herr Kardinal Lorraine, sagt mir, ich bitte euch, wie schätzt euer Gnaden meines Sohnes Laune? Sein Sinn, ihr seht's, steht auf den Günstlingen. Und all sein Himmel ist es, sich zu freuen. Nun, während er schläft, sicher und in Ruhe, dein Bruder Gies und wir versorgen uns so mit Autorität, dass nicht ein Mann kann leben ohne unsere Erlaubnis. Alsdann soll der katholische Glaube Roms gedeihen in Frankreich und niemand ihn leugnen. Madame, wie man geheim mir hat berichtet, sammelte eine Macht mein Bruder Guise, um, wie er sagt, zu töten Hugenotten. Aber das Haus Bourbon ist, was er meint. Madame, ihr müsst den König vorbereiten. Sagen, es sei zum Wohle seines Landes und sei von Nutzen für die Religion. Ach, Mann, lass mich allein mit ihm den Weg zu bahnen, das zu Pass zu bringen. Und im Fall, er verweigert, was ich sage, schneide ich ihn ab mit seinem letzten Bruder sofort und er soll tragen dann das Diadem. Sie sterben, bis ich habe meinen Willen. Solange sie lebt, ist Katharine der König. Der große Duc von Guise hat ein kleines Problem. Oh, Mougeron. Er ist es, der mein Herz hat. Guise usurpiert, weil ich sein Eheweib bin. Ach, Mougeron. Gern fände ich Mittel, um mit ihm zu reden. Aber es geht nicht, und drum muss ich schreiben, dass er herkommt und irgendwo mich trifft. Und wir genießen eins des anderen Anblick. Oh, wer bei Gott die Feder, die hier schreibt, gepflückt jüngst aus des schönen Amorflügel, dass sie die Zeilen schriebe in sein Herz. Was, ganz allein, mein Lieb? Und schreibend? Ich bitte dich, sag, an wen du schreibst. An eine, mein Herr, die, wenn sie meine Zeilen liest, wird lachen, fürcht ich, ob der schlechten Schrift. Ich bitte dich, lass sehen. Oh nein, mein Herr, nein. Eine Frau allein darf teilen meine Geheimnisse des Herzens. Madame, ich darf sie sehen. Das ist es, was kein Mann darf sehen? Oh, mein Herr, verzeiht mir. Treulos und ungerecht. Was für ein Brief. Wurde ich alt? Oder deine Lust wird jung? Ist meine Liebe so verdunkelt in dir, dass andere müssen kommentieren den Text? Ist so vergessen, wie ich dich wert hielt? Ja, mehr wert als den Apfel meines Augs? Ist Giesruhm nur ein wolkiger Nebel in Sicht und Urteil deines lüsternden Augs? Mordi Dieu! Wär nicht die Frucht in deinem Leib, auf deren Wachsen ich setz einige Hoffnung, die zornige Hand schlügt dich ins Herz. Weg, Hure, und versteck den Kopf vor Scham. Flieh meine Gegenwart, wenn du willst leben. Welch ein Geschlecht. Meineidig, ungerecht. Jetzt sehe ich, dass vom ersten Anbeginn ihr Auge sät eine Saat des Meineids. Doch er schuft, an den dieser Brief sollt gehen, soll ihre Liebe zahlen mit seinem Blut. Der Krieg der feudalen Parteien, der das Land bereits an den Rand des Abgrunds geführt hat, beginnt aufs Neue. Ihr Herren, da in dem gerechten Krieg wir übernahmen die Leitung unseres Zuges gegen die stolzen Angreifer des Glaubens, ich meine Guise, den Papst und Spaniens König, die unter ihren Fuß uns treten wollen und reißen unsere Religion vom Land. Und da ihr wisst, es will unser Kampf nicht mehr als schützen uns vor den Erfindungen, die sie uns bringen wollen mit Schwert und Feuer, müssen wir mit Entschlossenheit jetzt kämpfen. Zur Ehre Gottes und des Landes wohl. Hurra! Hurra! Hurra! Aber ihr Herren, kommt, lasst uns fort mit Eile, uns aufzustellen in Ordnung für den Kampf. Lieber Joyeux, du bist der General meines ganzen Heers, bereit jetzt zu marschieren gegen den rebellischen König von Navarra. Auf dein Gesuch gebe ich zu, dass du gehst. Obwohl meine Lieb zu dir es kaum erträgt, denkt sie an die Gefahren für dein Leben. Dank, Eurer Majestät. So nehme ich Abschied. Lebt wohl, ihr Herrn von Guise und Epernon. Herzliches Lebewohl, mein Herr Joyeux. Wie freundlich, Vetter Guise, ihr und euer Weib, beide ihr grüßt unsere lieben Freunde. Erinnert ihr euch, edler Herr, des Briefs, den euer Weib schrieb an meinen Liebling und an ihren Schatz? Fühlt ihr es sprießen vorn an eurer Stirn? Was? Mein Herr, ehrlich, das ist mehr als nötig. Es ist mehr als darf, König und Souverän. Und seid versichert, wenn alle stolzen Herrscher der Christenheit für mich nur haben Hohn, sie sollen erfahren, wie ich höhn sie und ihren Hohn. Ich, eure Günstlinge lieben, ihr seid vernarrt. Ich kenne niemand sonst, der sie in Schmach hält. Und hier, bei allen Heiligen, schwöre ich, der Schuft, um den ich trag die tiefe Schande, gerade weil euer Wort mich so aufstachelt, soll kaufen jener Hure Gunst mit Blut. Ob er mich hat entehrt oder noch nicht, par la mort de Dieu, il mourra! Glaubt mir, der Spaß beißt scharf. Die Schlacht bei Kutra, 1587. Der Dick ist tot, all seine Macht zerstreut, und unsere Köpfe schmückt der Kranz des Sieges. Doch, Gott, wir wissen es, schlägt jene immer, die sich erheben gegen seine Wahrheit, die ich stütz, so lang wie mein Leben dauert. Und mit der Queen von England bind ich meine Macht, den päpstlichen Monarch vom Land zu jagen und fernzuhalten ihn von unseren Küsten. Kommt, Herrn, jetzt, da der Sturm ist überstanden, gehen wir zu unseren Zelten im Triumph. Der große Duc von Guise löst sein kleines Problem. Jetzt, Herr, zu euch, Herr, der zu machen wagt, einen Duc zu einem Hahnrei und zu benutzen einen nachgemachten Schlüssel zu seiner privatesten Kammer. Obwohl ihr heraus nichts nehmt, als was euch gehört, tut ihr doch hinein, was ihm missfällt. Das heißt, Herr, ihr belegt seinen Markt und stellt euren Stand, wo ihr nicht sollt. Aber, werdet ihr sagen, ihr lasst ihm Platz genug? Das ist keine Antwort. Er soll die Wahl haben auf seinem Brachland. Wenn es nicht zu brach liegt, das ist die Frage. Nun, da wo er euer Wirt ist, nehmt ihr es auf euch, seiner zu sein, und obwohl ich nicht komme, um ihn Besitz zu nehmen, ich wollte, ich könnte es, komme ich, um euch rauszuhalten, Herr, was ich tue, wenn diese Waffen halten. Was kommt da so früh? Acht auf dich, Muzeron! Warte, tapferer Soldat. Nimm das und flieh. Da lieg des Königs Freude und Guises Hohn. Räche dich, Henri! Wenn du willst oder wagst. Ich habe es nur getan, dir zum Trotz. Paris, 12. Mai 1588. Das Haupt der katholischen Liga steht zu hoch für den König. Henri III. Flieht aus seiner Hauptstadt. Mein Herr von Guise, wie wir erfahren mussten, habt ihr gesammelt eine Macht von Männern. Was eure Absicht ist, erfuhren wir nicht, aber vermuten keine uns zum Guten. Nun, ich bin kein Verräter an der Krone. Was ich tue, ist fürs Heil des Evangeliums. Nein, für das Heil des Papsts und deinen Vorteil. Welcher Peer in Frankreich, ehrgeiziger Guise, geht unter Waffen ohne Konsens des Königs? Ich klag dich an wegen Verrat in dem... Elender Epernon! Wer nicht seine Hoheit hier? Du solltest fühlen, der Duc von Guise ist zornig. Bleib ruhig, Guise, und droh nicht Epernon. Sonst sollst du fühlen, der König von Frankreich ist zornig. Warum? Ich bin ein Fürst der Valoisalinie, deshalb ein Feind für die Bourbonen. Ich bin Verschworener in der Heiligen Liga und deshalb hassen mich die Protestanten. Was sollte ich tun? Als auf meiner Wacht stehen. Und, wenn ich kann, in Dienst halten ein Heer. Du kannst es, dir in Dienst halten ein Heer vom Ausland ausgehalten. Deine Freunde sind Spaniens König und der Papst. Ansonsten... Ganz Frankreich weiß, wie arm ein Duc du bist. Ja, die sind's. Die füttern ihn mit Gold. Zu kreuzen unseren Willen und unsere Freunde. Mein Herr, klarer zu sprechen, es ist so. Ich, aufgeregt durch religiösen Eifer, will sammeln, so viel Macht ich kann, zu stürzen jene sektiererischen Hugenotten. Und wisst, der Papst verkauft die Dreifachkrone und der katholische Philipp, König Spaniens, ehe mir es mangelt, lässt seine Indianer reißen die goldenen Eingeweide aus Amerika. Navarra, dem sie unterm Flügel glucken soll fühlen, dass der Gies sein Feind ist. Doch euer Hoheit muss mein Heer nicht fürchten. Es ist für euch und gegen eure Feinde. Gies, trag du die Krone, sei du König. Und als Diktator mach du Krieg und Frieden, während ich Platzet ruf wie ein Senator. Ich duld nicht deine hochmütige Frechheit. Lös auf dein Lager, oder unser Spruch ruft aus dich als Verräter durch ganz Frankreich. Die Wahl ist hart und ich muss heucheln. Mein Herr, als Zeichen meiner wahren Demut und geraden Sinns zu eurer Majestät, küsse ich euer Gnaden Hand und nehme Abschied, mein Lager aufzulösen jetzt sofort. Dann leb wohl, Gies. Der König und du sind Freunde. Aber traut ihm nicht, mein Herr. Denn hättet ihr gesehen, mit welchem Pomp er einzog in Paris und ihn die Bürger empfingen mit Geschenken und mit Spielen und ihm versprachen, zu Befehl zu sein, ja, nicht zu sagen scheuten auf der Straße, dass Gies bewaffnet steht gegen den König, weil der nicht seiner Heiligkeit will folgen. Haben Sie in Paris ihn so empfangen? Dann ist er für den Staat eine Gefahr. Nun überlass das mir. Mein Herr, schreib die Entlassung meines ganzen Rats. Ich unterschreibe und siegel es sofort. Mein Kopf ist jetzt mein Rat. Die da sind falsch und Epanon. Ich lass von dir mich leiten. Mein Herr, ich glaub zur Sicherheit eurer Person, wär's gut, der Gies würde beiseit geschafft, um zu befreien euer Gnaden von Verdächtigen. Erst lass uns setzen Hand und Siegel hierauf, dann sag ich dir, was meine Absicht ist. So, überbringe das dem Rat sofort. Und Epanon, scheine ich auch mild und ruhig, denk nicht, ich wär nicht unheilvoll im Innern. Ich werd geheim weggehen nach Blois, denn da Paris jetzt nimmt des Gies Partei, ist hier kein Bleiben für den König Frankreichs, außer er will verraten sein und sterben. Doch wie ich leb, so sicher ist Gies tot. Bartame wird hier angezeigt aus Frankreich, dass Gies die Waffen nahm gegen den König und dass Paris abfiel von seiner Gnaden. Dann hat euer Gnaden die Gelegenheit, Liebe zu zeigen zu dem König Frankreichs. Ihm Hilfe bietend gegen seine Feinde, die er nicht anders kann als dankbar nehmen. Bartha, so soll es sein, auf denn nach Frankreich. Dort grüß in unserem Namen seine Hoheit, versichere ihm alle Hilfe, die wir können geben, gegen die Gisianer und ihre Komplizen. Bartha, eil dich, empfiehl mich seiner Gnaden und sag ihm, über kurz besuch ich ihn. Ich gehe, mein Herr. Plessis. Mein Herr. Plessis, geh. Sammle eilig unsere Männer und setze sie in Marsch nach Frankreich sofort. Weil wir dem König helfen gegen Gies. Geh los, sag ich. Es eilt sehr, dass wir dort sind. Ich geh, mein Herr. Schlagen wir ihn zurück und töten ihn. Der strebt nach dem Ruin für dieses Reich. Blois, 23. Dezember 1588. Die Ermordung des großen Duc von Gies und seines Bruders Kardinal. Kommt, Leute. seid ihr unbedingt entschlossen, hassend das Leben und die Ehre Gies, und fürchtet ihr ihn nicht, wenn ihr ihn seht? Ihn fürchten, sagt ihr? Ha! Wäre er hier, wir würden ihn töten im Handumdrehen. Oh, wär sein Herz springend in meiner Hand. Und wann kommt er, dass wir ihn können ermorden? Nun, denn ich seh, ihr seid entschlossen. Lasst uns allein und seid ganz sicher. Dann, Herren, nehmt euren Posten in dem Gang, denn hierher wird Gies kommen. Ihr gebt uns unser Geld? Ja, ja, keine Angst. Steht dicht. So, seid entschlossen. Jetzt stürzt der Stern, des Einfluss Frankreich lenkte und des Licht tödlich war den Protestanten. Jetzt muss er stürzen, wie hoch er auch stand. Nun, Epernon, sind diese Mörder bereit? Sie sind's, mein Herr. Dann, stolzer Gies, komm und lad von der Brust die schwere Last ehrgeiziger Gedanken. Atme dein Leben aus, in dem mein Tod versteckt war. Ende den endlosen Verrat mit Tod. Hallo! Diener! Hey! Epernon, wo ist der König? Er stieg sein königliches Kabinett. Ich bitte, ich sage ihm, der Gies ist hier. Der Duc von Gies sucht Zutritt zu eurer Hoheit. Lasst ihn herein. Guten Morgen, euer Majestät. Guten Morgen, meinem lieben Vetter Gies. Wie geht es heute, euer Exzellenz? Ich höre, euer Majestät war nicht erfreut, dass ich am Hof trage so großes Gefolge? Die wären sehr zu tadeln, die das sagen, und ihr, mein guter Vetter, wenn ihr's glaubt. Es wäre schlimm für mich, wenn ich soll zweifeln an meinen eigenen Verwandten oder misstrauen meinen liebsten Freunden. Vetter, versichere dich, ich bin entschlossen, was immer für Geflüster ist in meinem Ohr, nicht zu vermuten Untreue in dir. Und so, mein lieber Vetter, lebe wohl. Komm, Epernon. So, jetzt sucht der König nach um Gunst bei Gies und seine Günstlinge kuschen, wenn ich befehl. Jetzt schwöre ich beim Heiligen Sakrament, wie alte Römer über die Gefangenen, so triumphiere ich über diesen König, und er folgt meiner stolzen Kutsche Rädern. Jetzt erst beginne ich und sehe mich um. All meine frühere Zeit lebt ich für nichts. Schurke, was glotzt du so bleich? Sag was! Oh, verzeiht mir, mein Herr von Gies. Verzeihen dir? Und warum? Was hast du getan? Oh, mein Herr, ich bin einer von denen, die angestiftet sind, euch zu ermorden. Mich zu ermorden? Schurke! Ja, ja, mein Herr. Die übrigen, die haben sich aufgestellt im Durchgang zu diesem Zimmer. Deshalb, mein guter Herr, geht nicht weiter. Cäsar wird weitergehen. Sollen dumme Knechte fürchten Tod. Ach, sie sind Bauern. Ich bin Duc von Gies. Fürsten mit bloßem Blick erregen Furcht. Nieder mit ihm! Nieder! Nieder! Hab die Todeswunde. Lasst mich sprechen. Dann bet zu Gott und bitt um Vergebung den König. dass ihr nicht Macht habt, zurückzuhalten, mein Leben noch Unsterblichkeit zur Rache sterben von Bauern. Oh, was für ein Schmerz. Oh, Sixtus, räche mich an diesem König. Philipp und Parma, ich sterbe für euch. Papst, exkommunizier. Philipp, schlag ab den schlechten Ast vom Baum der Valois. Vive la Messe. Verreckt, Hugenotten. So ging Cäsar voran und so starb er. Nun habt ihr es getan. Dann wartet hier und ich rufe den König. Da kommt er schon. Mein Herr, seht. Da liegt Gies erschlagen. Der süße Anblick ist Arznei für mich. Beschwert mit Schuld an 1000 Massakern, Monsieur von Gies, sinke hinab zur Hölle und in Erinnerung der blutigen Kämpfe, zu denen du mich locktest, noch am Leben. Und hier, in Gegenwart von allen, schwör ich. Nie war bis heute ich König von Frankreich. Dieser Verräter hier vertat mein Gold in fremden Kriegen und im Bürgerkrieg. Veranlasste nicht er die spanische Flotte zu drohen England und zu drohen mir? Er wollte mich als Mönch ins Kloster stecken oder ermorden und so König werden. Christliche Fürsten, die von dem hier hören, denn alle Welt soll wissen, Gies ist tot, sollen ruhig schlafen damit, dass ich schwör, kein König war so unterjocht wie ich. Aber was nutzt's, dass der Verräter tot ist, wenn Duc de Maine, sein Bruder, ist am Leben und dieser junge Kardinal, der so stolz wurde? Geh du zum Gouverneur von Orléans. Befiehl in meinem Namen, de Maine zu töten. Geht ihr fort und erwürgt den Kardinal. Die Zweier geben einen ganzen Gies. Speziell, wenn unsere alte Mutter mithilft. Mein Herr, seht, wo sie lehnt, fast, dass sie fällt. Zu hören die Nachricht. Und lass sie fallen. Mein Herz ist leicht genug. Mutter! Wie findet ihr den Plan von mir? Ich schlug Gies tot, weil ich wollt König sein. König! Das warst du vorher! Mit Gott, du seist jetzt König, da du's tatest. Nein! Er war König und war's gegen mich. Jetzt will ich König sein und selbst regieren und beugen die Giseaner, die noch leben. Ich kann nicht sprechen vor Schmerz. Als du geboren warst, ich wollt, ich hätte dich ermordet, Sohn. Mein Sohn? Du bist ein Wechselbalg, nicht mein Sohn. Ich fluch dir, ruf dich aus als Ketzer, Verräter Gottes und des Landes Frankreich. Schrei, ruf, heul, bis die Kehle rau ist. Gies ist erschlagen und ich freue mich drüber. Jetzt will ich zu den Waffen. Komm, Epernon, lass sie ihr Herz herausschreien, wenn sie will. Kommt, Herrn. O lieber Gies, wär er tot, wärst du hier? Wem soll ich jetzt enthüllen Geheimnisse? Und wer wird helfen bauen? Die Religion? Die Protestanten werden stolz und frech. Der Lump Navarra kriegt die Krone Frankreichs. Das Papsttum kann nicht dauern. Alles bricht. Und alles wegen dir, mein Gies. Was kann ich tun? Die Sorge überwältigt meine Seele. Seit Gies ermordet ist, will ich nicht leben. Kardinal! Und wärst du Papst, uns kommst du nicht davon. Wollt ihr mit Priesterblut die Hände flecken? Euer Blut? Gott, nein, wir wollen euch erwürgen. Dann ist kein Ausweg, außer ich muss sterben. Kein Ausweg. Drum macht euch bereit. Doch lebt mein Bruder, Duc de Maine und andere, zu rächen uns an dem verfluchten König. Alle Furien sollen sich krallen ihm ins Herz und in die Hölle tauchen seine schwarze Seele. Eure, mein Kardinal, wie ihr schon sagt. So, zieh fest. Er ist hartherzig. Los, zieh mit Gewalt. Mein edler Bruder umgebracht. Vom König. Was kann ich tun, zu rächen deinen Tod? Den König allein. Das kann nicht genügen. O süßer Duc von Gies, unsere Stütze. Jetzt, da du tot bist, ist für uns kein Halten. Ich bin dein Bruder und ich werde dich rächen. Und reiß heraus die Valois aus Frankreich. Und schlage den Bourbonen ins Geburtsland, das sich gemein anhängt an solchen König. Des Mordgedanken werden sein Sturz. Er hat befohlen dem Gouverneur von Orléans, dass ich mit Eile in den Tod geschickt werde. Das wird verhindert, um zu töten ihn. Und die Verräter an der Kirche Roms, die wagten zu ermorden den Duc Gies. Was gibt's? Mein Herr, ich komme euch Nachricht zu bringen, dass man euren Bruder, den Kardinal von Lorraine, mit des Königs Konsens, erwürgt hat. Mein Bruder Kardinal auch tot. Und ich leb. Ein Machtwort, um zu töten 1000 Mann! Kommt, lasst uns fort und Leute sammeln. Krieg muss befrieden des Tyrannen Stolz. Mein Herr, hört erst mich an. Ich bin ein Mönch vom Orden der Dominikaner, der aus Gewissensgrund töten will den König. Aber was bewegt dich außerdem, die Tat zu tun? Oh, mein Herr, ich war ein großer Sünder zu meiner Zeit. Und die Tat ist verdienstvoll. Und woher nimmst du die Gelegenheit? Ach, mein Herr, lass das mir allein. Mönch, kommt mit mir, wir wollen weiterreden davon drin. Plessis-les-Tours, 1589. Henri III. Paktiert mit der protestantischen Partei und wird von einem Dominikanermönch erstochen. Navarra wird König von Frankreich. Bruder Navarra, ich bedauere sehr, dass jemals man mich fand als euren Feind und dass der fürstlich sanfte Sinn, den ihr tragt, war je betrübt von ungerechten Kriegen. Ich schwör, so wahr ich König bin von Frankreich, zurückzuzahlen eure versöhnte Liebe mit all den Ehren und all den Gefühlen, die je ich hab gewährt dem liebsten Freund. Es ist genug, wenn man Navarra hält für treu dem König Frankreichs. Dessen Dienst mag er befohlen sein bis in den Tod. Dank meinem königlichen Bruder von Navarra. Dann wollen wir liegen vor Lutetias Wellen, schnürend mit unserer Belagerung die Hurenstadt, bis überdrüssig unserer peinigenden Waffen sie ihr hassvolles Innere wirft zu Boden. Beliebt es Eurer Majestät, es ist hier ein Mönch vom Orden der Dominikaner, geschickt vom Präsidenten des Rats aus Paris. Der erbittet Zutritt zu Euer Gnaden. Lass ihn herein. Sein Blick gefällt mir nicht. Es wäre nicht falsch, mein Herr, ihn zu durchsuchen. Unsere Mönche, Epanon, sind heilige Männer und würden nicht Gewalt antun dem König und wär's für alle Schätze dieser Welt. Mönch, du erkennst mich an als deinen König? Ja, guter Herr, und ich will sterben darin. Dann komm zu mir und sag mir deine Nachricht. Mein Herr, der Präsident des Rats grüßt Euer Gnaden und schickt seine Ergebenheit mit dem Brief, demütig bittend um Euer Gnaden Antwort. Ich lese es, Mönch, und geb dir Antwort gleich. St. Jakob, jetzt hat Gnade über mich. Oh, mein Herr, lasst ihn am Leben noch! Nein! Lasst den Schurken sterben und in der Hölle gerechte Qualen fühlen für den Verrat. Wie ist verwundet, Euer Hoheit? Ja, Navarra. Doch nicht tödlich, hoffe ich. Gott schütze Euer Hoheit vor so jähem Tod. Geh, ruf einen Arzt her, eilig. Was für gottlose Heiden sind das doch. Und halten sich für Teil der heiligen Kirche. Schaff den verdammten Schuft aus unserem Aug. Ach, hätt Euer Hoheit ihn noch leben lassen. Wir hätten ihn gestraft, streng nach Verdienst. Mein Epanon, alle Rebellen unterm Himmel sollen ein Beispiel sehen in seiner Strafe. Heben Sie Waffen gegen Ihren Herrscher. Geh, ruf den englischen Gesandten her. Ich sende meiner Schwester England Nachricht von dem und warne sie vor ihrem Feind. Ist es Euer Gnaden recht, der Arzt untersucht die Wunde? Untersuch, Arzt. Und bericht mir, was du siehst. Der englische Gesandte. Vertreter Englands, untersuch Arzt. Schick an deine Herrin Nachricht, was der elende Mönch getan hat. Sage ihr, dass ich wegen alledem hoffe zu leben und dass, wenn es so kommt, der päpstliche Monarch wird untergehen und das unchristliche Königtum wird fallen. Ach, die blutigen Hände sollen dem Papst die Krone abreißen und anzünden das verfluchte Rom ihm überm Kopf. Anzünden werde ich. Seine verfluchten Bauten zwingen will ich. Päpstliche Türme plane er zu küssen. Ach, Gib mir die Hand, Navarra. Ich schwöre dir, dass ich zerstöre die böse Kirche Roms, die ausgebrütet hat so blutige Pläne. Und ich beteure ewige Liebe zu dir und zu der Queen von England, ganz besonders, die Gott beschützt, weil sie das Papsttum hasst. Die Worte sind erfrischend. Es ist Trost zu sehen, Euer Hoheit in so tapferer Stimme. Sage mir, Arzt, werd ich am Leben bleiben? Leider, mein Herr, die Wunde ist gefährlich. Das, was euch traf, war ein vergiftetes Messer. Vergiftet? Soll der König Frankreichs sterben? An Dolch und Gift? Zwei Tote auf einmal? Oh, dass der Schurke wär am Leben wieder, dass wir ihn quälen mit neu erfundenem Tod. Er starb einen Tod zu mild. Der Herr der Hölle foltere seine Seele. Ach, flucht ihm nicht, da er doch tot ist. Oh, das verhängnisvolle Gift arbeitet in mir. Red, Arzt, und schmeichle nicht. Werde ich leben? Leider, mein Herr, Eure Hoheit wird nicht leben. Arzt, wie kannst du das sagen? Der König lebt. Oh, nein. Navarra, du musst König sein. Lang sollt ihr leben und lang König sein. Sonst stirb. Epernon. Dein König stirbt jetzt, Epernon. Ihr Herren, kämpft in dem Krieg von diesem tapferen Fürsten. Er ist euer rechtmäßiger König und mein Erbe, die Linie Valois, endet mit mir. Jetzt lasst das Haus Bourbon die Krone nehmen, mög es nie enden blutig, so wie meins. Wein nicht, lieber Navarra, räche mich. Ah, Epernon, ist das deine Liebe zu mir? Dein König wischt dir ab die kindischen Tränen und bittet dich. Wetz, dein Schwert an Sixtus Knochen, dass es scharf ist zu schneiden. Katholiken, der liebt mich nicht, der weint die meisten Tränen, sondern der gibt im Kampf das meiste Blut, steckt an Paris, wo die Rebellen lauern. Ich sterb, Navarra. Trag mich ins Grab. Grüß Englands Queen in meinem Namen und sag, Henri stirbt als ihr treuer Freund. Kommt, Herr, hebt auf des Königs Hülle, dass wir ihn sehen ehrenvoll begraben. Und dann versprech ich, seinen Tod zu rächen, dass Rom und all die päpstlichen Prälaten fluchen derzeit, da König ist Navarra und herrscht durch Henris unheilvollen Tod. Sie hörten ein Stück von Christopher Marlowe, Das Massaker von Paris. Übersetzung und Funkeinrichtung B.K. Tragelin. Dramaturg Wolfgang Beck. Die Personen und ihre Darsteller waren Charles IX., König von Frankreich, Klaus Mertens. Der Duc von Anjou, sein Bruder, später König Henri III., Jürgen Holz. Catherine, die Königinmutter, Käthe Reichel. Der Duc von Guise, Eckhard Schall. Der Kardinal und der Duc du Maine, seine Brüder, Jürgen Hentsch und Bernd Renne. Der König von Navarra, Hermann Bayer, seine Mutter Irma Münch, der Admiral Norbert Christian. In weiteren Rollen hörten sie Karin Abicht, Eckhard Becker, Margit Bendokat, Hans Bergermann, Eckhard Bilz, Wolfgang Brunecker, Peter Dommisch, Christoph Engel, Martin Flörchinger, Winfried Glatzeder, Christian Grashoff, Horst Hiemer, Jürgen Kluckert, Bodo Krämer, Dieter Mann, Johannes Maus, Reinhard Michalke, Dieter Montag, Bernd Stübner, Siegfried Wittlich und viele andere. Der Sprecher war Hans-Dieter Lange. Schnitt Gisela Mesetschko, Toningenieur Eva Lau, Regieassistenz Barbara Plensat, Regie B.K. Tragelin.